Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 83 des Gabelbissen Podcast. Ich habe mir gedacht, ich möchte die kleine Weinserie in dieser Folge fortsetzen und möchte das nächste Kapitel der österreichischen Rebsorten aufschlagen. Und zwar möchte ich heute mit euch den Roten etwas genauer anschauen. Rotwein, der ist ja von der Masse her nicht so stark präsent wie der Weißwein. Ihr erinnert euch, Weißer wird 2/3 der Rebfläche in etwa angebaut. Aber dafür wird der Rote mittlerweile in wahrlich höchster Qualität gemacht. Also da haben wir wirklich wahre Qualitätsprodukte. Also wenn 2/3 auf den Weißen fallen, dann fällt 1/3 der Rebfläche auf Rotwein, so in etwa. 1999 hatte Österreich noch einen Anteil von 25,5% beim Roten, also von der Rebfläche her gesehen. 2009 ist man bereits auf 34,4% gestiegen. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass so Anfang der 2000er Jahre es hip war oder in war, dass man Rotwein getrunken hat. Okay, da sind die Winzer nicht mit unschuldig oder sind nicht ganz unschuldig daran, weil die haben ja die Qualität des Rotweins in den Jahren immer mehr gesteigert und haben dadurch wirklich wahre Spitzenweine, die international hoch angesehen sind, kreiert. Innerhalb der Rotweine ist die stärkste Rebsorte übrigens der Zweigelt und der hat darin einen Anteil von 14,1%. 1999 war der Anteil nur bei 9%. Also ihr seht, es ist wirklich ziemlich stark gestiegen, vor allem beim Zweigelt. Die anderen Rotweine hatten zwar auch Zuwächse, aber nicht so stark dominierende wie der Zweigelt. An zweiter Stelle finden wir dann den Blaufränkischen. Der hat einen Anteil von 7%. Ja, und dann gibt es noch viele andere österreichische Rebweinsorten. Und auf die wichtigsten, auf die möchte ich nachher nochmal genauer eingehen. In Österreich wird aber auch importierte Weinstöcke kultiviert. Da hätten wir zum Beispiel, nur als kleine Beispiele, den Merlot oder Cabernet Sauvignon. Doch die rangieren eigentlich, wenn man sich in der Statistik genauer anschaut, ziemlich weit hinten. Denn beide haben jeweils nur so circa 1,3% Marktanteil. Wie man sieht, der Markt in Österreich oder die Winzer setzen primär auf einheimische Sorten. Das, finde ich, ist auch gut so. Denn es hat ja nicht, kommt ja nicht von ungefähr, warum eine Rebweinsorte, also eine Rebe, gerade in Österreich oder auf unserem Boden so gut wächst. Und warum sollte ich da einen Merlot oder einen Cabernet Sauvignon oder was auch immer aus Frankreich oder wo auch immer her importieren, wenn der doch auf dessen Ursprungsgebiet viel besser wächst? Und darum muss ich sagen, finde ich echt gut, dass man hier in Österreich eindeutig primär auf unsere Sorten setzt. Wobei das jetzt nicht bedeuten soll, dass ein österreichischer Merlot schlecht wäre. Nein, um gar keinen Fall. Auch die zählen zu den Qualitätsweinen und auch die bringen wirklich gute Tröpfchen hervor. Apropos Qualitätsweine. Da werden in Österreich bei den Rotweinsorten übrigens 13 verschiedene Arten kultiviert, die eben als Qualitätswein geführt werden dürfen. Das habe ich euch schon, was in Qualitätswein ist, schon einmal kurz erklärt und die Folge dazu, wo ich das erklärt habe, wenn ihr euch nicht mehr erinnern könnt, das verlinke ich euch natürlich im Beitrag zur aktuellen Sendung. Ach, und eins noch, wenn man von heimischen Sorten übrigens spricht, dann redet man auch von autochthonen Sorten. Das sagt nichts anderes aus, dass das eben eine typisch einheimische Rebsorte ist. Natürlich gibt es neben den Qualitätsweinen noch viele andere kleinere Sorten oder Rebarten, die in Österreich kultiviert werden. Die sind auf der einen Seite von der Anbaufläche nicht wirklich nennenswert, weil es so gering ist. Und auf der anderen Seite haben die es noch nicht geschafft, als Qualitätswein bezeichnet zu werden. Also es beschränkt sich Österreichs Weinmarkt nicht auf 13 Sorten. Es gibt schon mehr, aber wie gesagt, die zählen dann nicht mehr als Qualitätswein. Wie es auch beim Weißen üblich ist, ihr könnt euch vielleicht erinnern, gibt es ja typische Regionen, wo diese Rebsorten kultiviert werden. So ist es natürlich auch beim Roten. Da haben wir zum Beispiel das Mittelburgenland. Da gibt es die Region Mittelburgenland DAC und die nennt man auch Blaufränkischland. Wieso? Weil dort werden 55% der Rebflächen für den Blaufränkischen verwendet. Wenn man wirklich einen guten Blaufränkischen probieren möchte, den kann ich wirklich nur die Region empfehlen. Die bringen wirklich tolle Tröpfchen hervor, das muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich jetzt nicht so der große Weintrinker bin, aber die aus der Region schmecken mir persönlich am besten. Ja, dann gibt es zum Beispiel auch noch Neusiedlersee DRC. Da ist aber nicht mehr dann der Blaufränkische der Primärwein, sondern der Zweigelt. Also der Zweigelt ist ein Wein, der dort eben sehr stark gepusht und kultiviert wird, weil er dort einfach ideale Bedingungen findet. Wie ihr jetzt vielleicht seht, habe ich jetzt zwei burgenländische Gebiete genannt. Die Rotweine konzentrieren sich so meiner Erfahrung nach, oder wenn ich mir das so anschaue auf den Weinkarten, primär auf das Burgenland. Man, klar, im Burgenland gibt es auch Weiße, aber die Winzer konzentrieren sich in der Region hauptsächlich auf die Roten. Und natürlich gibt es auch genügend andere Regionen, wo in Österreich Spitzenrotweine kultiviert werden. Da haben wir zum Beispiel, nur als kleine Beispiele, Rätz im Weinviertel, auch bekannt für guten Roten, oder natürlich Carnuntum DRC, das auch bekannt ist für einen ausführlich guten Zweigelt. Das Ganze liegt im Industrieviertel. In der Wachau wird teilweise Roter kultiviert, im Kamptal drinnen habe ich Roten, am Wagram. Also ihr seht, es wird natürlich in vielen anderen Regionen gemacht und auch dort habe ich einen Spitzenwein. Aber wie gesagt, primär, die burgenländischen Winzer konzentrieren sich halt primär auf den Roten. In der Herstellung ist der übrigens ein bisschen spezieller als der Weißwein, sage ich jetzt einmal. Denn der Saft der Traube beim Rotwein ist eigentlich ja, ein klarer, also nicht rot gefärbt, wie man es vermuten könnte, sondern der ist eigentlich klar oder so gelblich-grünlich, wie wir es vom Weißen her kennen. Außer einer Ausnahme, der rote Veltliner. Das ist eine sogenannte Färbertraube und die hat auch einen roten Traubensaft. So, nur wenn der Saft der Traube jetzt klar und weißlich oder gelblich ist, je nachdem wie man es sehen will, wie kommt denn jetzt die Farbe in den Wein hinein? Eine gute und berechtigte Frage, die ich euch natürlich gern beantworte. Und das funktioniert nämlich mit dem Gärprozess. Beim Gärprozess des Rotens kommt auch noch die Maische hinzu und die beinhaltet die Schalen der Beeren, die Kerne und teilweise auch die Stiele. Ja, und während die Maische mitgärt mit dem Traubensaft, lösen sich die Farbpigmente aus der Schale heraus und der Wein erhält seine typische Färbung. Der Gärprozess ist ja beim Rotwein generell ein bisschen speziell, sagen wir so, ist generell ziemlich wichtig. Denn dieser Prozess bestimmt, ob ich einen Wein lange lagern kann oder nur kurz. Wenn ich das Ganze mit der Maische drin, das ist jetzt wichtig, es muss die Maische drinnen vorhanden sein. Wenn ich den mit Maische jetzt länger vergären lasse, habe ich im Endresultat einen Rotwein, den ich auch länger lagern kann. Das hängt damit zusammen, dass sich während dieses Prozesses dann spezielle Tannine und andere Stoffe lösen, die einfach den Wein haltbarer machen. Auf der anderen Seite, wenn ich das jetzt kürzer gären lasse mit der Maische, erhalte ich zwar einen Wein, der nicht so lange haltbar ist, also ich kann jetzt keinen Jahrgangswein draus machen oder was auch immer, aber im Gegenzug erhalte ich einen viel, viel fruchtigeren Wein. Übrigens, junge und alte Rote kann man relativ einfach unterscheiden. Das kann man auch als Laie, so wie ich einer bin in der Hinsicht, relativ gut erkennen. Ein wirklich alter Rotwein geht dann von der Farbgebung her schon leicht ins Bräunliche hinein. Das sieht man, wenn es wirklich ein altes, schon mit freiem Auge. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, nimmt man sein Rotweinglas, kippt es ein wenig und hält dann ein weißes Blatt Papier darunter. Wenn jetzt der Rand des Weines, der äußerste Rand des Weines, ja, eine dunkle, purpurfarbene Farbgebung hat, oh, was für ein Wort, oder purpurfarben ist, klingt ja viel besser, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Ganze ein junger Wein ist. Muss nicht schlechter sein, aber dafür einen fruchtigen. Geht das Ganze dann schon mehr ins Blassere, also nicht mehr so stark rot-purpurfarben, sondern geht schon mehr ins Bräunliche hinein, dann wisst ihr, dass ihr schon einen länger gereiften Rotwein im Glas habt. Gerne wird oder wurde ja auch mit schwarzen Holunderbeeren oder roten Rüben der Wein gefärbt. Ob dem noch immer so ist, Ich kann es euch ehrlich gesagt nicht sagen, ob das Österreichs Winzer noch immer so praktizieren. Meine Vermutung geht dahin, bei den Qualitätsweinen sicherlich nicht, weil da ist es ja verboten, dass man irgendwas macht. Wie wisst ihr, das strengste Weingesetz der Welt findet man in Österreich, hängt mit dem Glykolskandal aus den, ich glaube, 80er Jahren zusammen oder was, 70er, egal, aus dem letzten Jahrtausend, dann stimmt es am besten. Und von daher vermute ich, wenn, dann nur in den Landweinen oder halt in den Weinen aus Ungarn oder sonst wo. Man erkennt das übrigens auch relativ leicht. Und zwar, wenn ihr am Boden des Glases einen speziellen Satz seht, so einen Bodensatz, dann wisst ihr, dass der Wein mit entweder roten Rüben oder Holunder nachgefärbt wurde. Rotwein, dem sagt man ja sehr viel positive Wirkung auf unsere Gesundheit nach. Teilweise stimmt es sogar. Wissenschaftlich konnte bereits bewiesen werden, dass speziell gemeischte Sorten sich positiv auf unser Herz-Kreislauf-System auswirken. Da besonders prädestiniert dafür soll angeblich die französische Rebsorte Tannant sein. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich nehme mal stark an. Die wird aber in Österreich nicht kultiviert. Beziehungsweise wenn, ja, man kann sagen, dass es kultiviert wird, aber dann zählt sie eindeutig nicht zu den Qualitätsweinen, weil dann müsste sie eben in diesem Index geführt werden. Generell sagt man ja auch, soll Rotwein einigen Krebsarten vorbeugend entgegenwirken. Kann aber auch einen Nachteil haben. Wir wissen ja, Paracelsus hat schon gesagt, die Dosis macht das Gift. Wenn ich jetzt meine, ich trinke jetzt nur Rotwein, um speziellen Krebsarten vorzubeugen, wird durch den Alkohol das Immunsystem wieder geschwächt, es kann generell zu Krebsbildung kommen, etc. etc. Also, wenn, dann genießen wir in Maßen, nicht in Massen. Ja, und eins noch, eine Urban Legend. Da hat man immer wieder gesagt, oder wird von vielen noch immer gerne gesagt, Rotwein soll der Blutkörperbildung soll das beschleunigen und vermehren. Das stimmt so nicht. Also das ist ein Blödsinn. Nur weil das Ganze ein Rotwein ist, hängt das noch lang nicht mit der Bildung der roten Blutkörperchen zusammen. Wurde aber früher zum Beispiel nach dem Blutspenden gerne mal ein Rotwein getrunken, eben weil man das gemacht hat. Teilweise gibt es das heute noch, aber ich glaube, da hat es einen anderen Grund und nicht, um die Bildung der roten Blutkörperchen zu beschleunigen. Zur Trinkkultur des Rotweins vielleicht noch ein paar Worte. Im Gegensatz zum Weißen sollte man den nicht zu kalt trinken. Österreichischen Rotwein muss man zum Beispiel im Gegensatz zu italienischen oder einem französischen nicht so lange dekantieren. Beim österreichischen müsste meiner Meinung nach eine Stunde ausreichen. Bei Italienern oder Franzosen, so sagt man, sollte man pro Jahr, wie alt der Wein ist, eine Stunde den Wein in einem Dekanter atmen lassen. Wie gesagt, bei österreichischen ist das, so habe ich es mal von einem Weinkenner gehört, nicht üblich. Zu kalt sollte man auch nicht trinken, das wäre auch ganz schlecht. Unter 10 Grad absolut nicht zu empfehlen. Ich habe das einmal machen dürfen, einen so kalten Roten zu kosten. Also der hat nach rein gar nichts geschmeckt. Also man hat keinen Körper beim Wein wahrgenommen, eigentlich überhaupt nichts in der Richtung. Idealerweise wieder somit wärmer getrunken, weil dann schmeckt man einfach wirklich nichts. Ein junger Roter zum Beispiel, der wäre ideal bei 12 bis 13 Grad Celsius. 16 bis 18 Grad, so sagt man, ist die ideale Temperatur generell für alle Rotweine, also für die reifen dann schon und für die wirklich älteren Rotweine. Man kann auch eine Spur höher gehen, aber niemals über 20 Grad Celsius, weil dann ist er einfach zu warm und das hat den Nachteil, dass sich die Aromastoffe etc. viel zu schnell verflüchtigen. Ja, und auch beim Glas ist beim Roten anders als beim Weißen. Da habe ich, ich sage es mal jetzt pauschal, bauchigere und größere Gläser. Einfach damit das Bouquet des Weins besser zur Geltung kommt. Wobei, da muss man auch noch eins dazu sagen, es gibt jetzt kein einheitliches Rotweinglas. Kenner, Rotwein-Nerds, muss man sozusagen, die haben natürlich dann pro Rebsorte auch noch eigene Gläser, die eben die Charakteristika der speziellen Sorten dann noch mehr hervorheben. Ein Begriff, der ja oft im Zusammenhang mit Rotwein genannt wird, ist barrique ausgebaut. Und das möchte ich euch jetzt nochmal kurz erklären, denn man hört es immer wieder und so recht wissen, was eigentlich ist, tut man ja dann doch nicht. Wie gesagt, kommt sehr oft im Zusammenhang mit Rotwein vor, aber auch bei Bier. Es gibt auch barrique ausgebautes Bier. Es kommt hauptsächlich aus der Craft-Bier-Szene und auch bei Weißweinen. Da ist es aber nicht so typisch. Im Endeffekt kommt das Wort barrique aus dem Französischen und bedeutet nichts anderes als Fass ins Deutsch übersetzt. Barrique ist aber nicht nur der Begriff für das Gefäß an sich, sondern auch für ein Fassmaß. Und das beschreibt nämlich ein Holzfass, das ein Volumen von 225 Liter Wein aufnehmen kann. Und wenn ich jetzt einen Wein barrique ausbauen möchte, reift er eben in diesen Fässern. Also in klassischen Barrique-Fässern, die sind aus Eichenholz gemacht. Es kann übrigens sein, wenn ihr mal solche Weinflaschen genauer anschaut, dass über dem E von Barrique auch so ein Apostroph zu sehen ist, so ein kleiner schräger Strich. Bei einem Original Barrique ausgebauten, der in diesen großen Fässern gereift ist, ist das nicht. Aber bei manchen steht es dann komischerweise doch dabei. Was heißt das? Das bedeutet nichts anderes, dass das einfach in kleineren Fässern so ausgebaut wurde. Sprich, man könnte sagen, der Wein wurde barriquisiert. Ist jetzt kein Kriterium, dass der Wein schlechter ist. Überhaupt nicht. Der Winzer hat einfach kleinere Fässer verwendet dafür, nicht die 225 Liter Liter Fässer. Übrigens, die Fässer kann man natürlich nicht immer und ewig verwenden, auch wenn sie es aushalten würden. Will man nämlich die Aromastoffe des Holzes haben, dass die den Wein ergänzen, sollte man so ein Weinfass nur dreimal verwenden. Wenn aber nachher nicht weggeschmissen, die kann man auch noch für andere Weine dann nehmen. Whisky wird drinnen gern gelagert oder gereift. Es kommt mittlerweile Craft Beer, also Bier hinein. Es gibt etliche andere Anwendungsfälle, wo man dann eben diese Fässer weiterverwenden kann. Es gibt übrigens auch eine Variante im Stahltank, wie ich Barrique ausbauen kann. Okay, das funktioniert jetzt ein bisschen anders, wie ihr euch vielleicht denken könnt. Hier wird der Wein mit Spänen und Holzchips versehen. Sprich, in den Stahltank kommt der Wein, der da reifen soll. Und dann haue ich eben Späne und Holzchips noch dazu. In Österreich wird das meines Erachtens nicht gemacht, sagen wir so, es ist nicht gebräuchlich, da wird es noch im Fass gemacht. Gerne wird aber diese Variante in Kalifornien oder Südafrika angewandt und wirklich in riesigen Mengen produziert und da gäbe es nie die Möglichkeit, so große Fässer oder so viele Fässer irgendwo zu lagern und darum greift man eben auf diese Methodik zurück. Muss auch nicht bedeuten, dass der Wein qualitativ schlechter ist. Es ist generell, ich sage mal, sehr, sehr schwer zu unterscheiden. Für Laien, wie es ich bin, wie es ihr vielleicht seid, wir würden keinen Unterschied schmecken. Ein Weinkenner, der einen direkten Vergleich macht zwischen zwei, sagen wir mal, Zweigelt, einmal mit den Spänen, einmal im wirklichen Barrique-Fass gereift, der kann es ja schmecken. Sonst würde man es ehrlich gesagt nicht schmecken. Ja, und ich würde sagen, widmen wir uns jetzt ein paar typisch österreichischen Rebsorten und da fange ich gleich an mit dem größten Vertreter an, dem Zweigelt. Der geht auf Dr. Zweigelt zurück. Ihr könnt euch erinnern, habe ich ja bereits in der Weißweinfolge schon erwähnt, denn der hat im Jahr 1922 eben diese neue Sorte mit Erfolg gezüchtet. Das Ganze geht auf den Befall der Rebläuse in Österreich oder Europa zurück. Man hat immer wieder versucht, die Weine zu kreuzen, um eben resistentere Sorten zu bewerkstelligen, also zu züchten. Weil die Rebläuse könnte vielleicht darin ja viele Bestandteile der Original-Rebstöcke in Europa massiv zerstört hat. Ja, und so hat sich eben der Herr Dr. Zweigelt dazu entschieden, eine neue Sorte zu kreieren. Und das war dann eine Kreuzung aus Blaufränkisch und St. Laurentwein. Das sind beides übrigens österreichische Weinsorten. Ursprünglich hatte der Wein übrigens den Namen Rotburger. Und das war eine Anlehnung an den Züchtungsort, nämlich Kloster Neuburg. Erinnert euch, In Klosterneuburg ist diese landwirtschaftliche Schule, die sich eben auf Gemüse, Obst und Weinbau spezialisiert hat. Also eine höhere technische Lehranstalt in der Richtung. Und eben an jener hat Dr. Zweigelt unterrichtet, beziehungsweise hatte dort auch das Direktorat inne. Und im Rahmen seiner Tätigkeit hat er eben dann einige Weinsorten kreiert. Erst im Jahre 1975 hat der Wein seinen eigentlichen Namen erhalten, den Namen Zweigelt. Das hat man erst dann zu Ehren von Dr. Zweigelt so umbenannt. Er galt zu Beginn, wie er so neu kultiviert wurde, als ein süffiger Wein und war so mehr oder weniger der Vorzeige, vorbildliche Rote. So hat man sich damals Roten vorgestellt, so musste er sein. Dadurch hat er einen sehr hohen Beliebtheitsgrad erhalten und das wiederum brachte eine rasche Ausbreitung des Weins. Irgendwie, ja, rasche Ausbreitung, hohe Beliebtheit, dann hatte er unter Kennern den üblen Ruf des Massenweins und das will man nicht haben. Ja, und dann in den 90er Jahren, also 1990er Jahren, haben sich Winzer dann intensiv mit dem Zweigelt beschäftigt und den immer mehr verfeinert und dann zu einem wahren Höchstmaß an Qualität gebracht. Also eine extrem hohe Qualität. Beziehungsweise man kann auch sagen, ich habe es vorher erwähnt, man hat sich ja dann in dieser Zeit generell angefangen, mehr mit den Roten zu beschäftigen und die generell zu einem höheren Qualitätslevel zu bringen. Der Zweigel gilt heutzutage nicht mehr als Massenwein. Dem Ruf ist eher der Veltliner verfallen, also der grüne Veltliner, sondern der Zweigel hat eindeutig den Ruf des wahren Qualitätsweins. Er ist sehr fruchtig im Geschmack und auch sehr facettenreich. Die Rebe ist äußerst robust und ja, sehr, sehr genügsam. Und sie überzeugt auch durch einen ja, relativ hohen Ertrag. Er ist auch sehr frostfest, sprich einen Frühfrost würde diese Pflanze, diese Rebe wunderbar aushalten. Bei gewissen Fäulniskrankheiten ist der Zweigel geschützt. Also ist rundherum gesagt ein einfacher zu kultivierender Wein, der auch genug aushält. Die Winzer können den übrigens total vielseitig verwenden. Der ist selbst, das habe ich bis kurz vor der Recherche auch nicht gewusst, fähig, dass ich ihn als Süßwein ausbauen kann. Also dass ich den wirklich sehr spät ernte und dann eben Süßweine draus mache. Der Zweigel wird auch gerne für Cuvée genommen oder eben Barrique ausgebaut. Und er ist noch kurz zum Abschluss bei diesem Wein jener mit dem größten Exportanteil. An Stelle Nummer 2, habe ich ja erwähnt, findet man den Blaufränkischen. Das ist eine wirklich alteingesessene Rebsorte in Österreich. Die genaue Herkunft ist hier sehr, sehr ungewiss. Angeblich soll der Name auf Karl den Großen zurückgehen. Denn der soll, so sagt man, teilte die Weine in heunische und fränkische ein. Und so soll angeblich der eben, weil er ein Roter war und Karl der Große gemeint hat, fränkischer, sollte es entstanden sein, angeblich. Die genauen Quellrebsorten kann man heutzutage überhaupt bei dieser Art nicht mehr sagen. Es gibt nur Vermutung, dass eine davon der weiße Heunisch gewesen sein müsste. Die andere konnte man nicht einmal in Ansätzen ermitteln, was das gewesen sein könnte, wie auch immer. Es gibt aber mehrere Vermutungen. Man vermutet den Grober oder den Grobschwarzen dahinter. Gewiss ist eines, das kann man wirklich sagen, das ist eine Sorte mit langer Tradition in Österreich, die ist wirklich schon einheimisch bei uns. Und zwar vermutet man, geht die auf das 10. Jahrhundert bereits zurück und die hat sich einfach hier wirklich wunderbar an die Klimate angepasst und ist quasi die Vorzeigesorte überhaupt, also die älteste. Im 18. Jahrhundert findet man übrigens die erste urkundliche Erwähnung und da wurde der Wein zunächst mal in Niederösterreich kultiviert. Und er hat erst viel, viel später nämlich erst den Weg ins Burgenland gefunden. Er hatte auch im Laufe der Jahre verschiedenste Namen, zum Beispiel Lemberger oder Limberger und erst viel, viel später ist dann der Name Blaufränkischer entstanden. Und erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat der Blaufränkische seinen Siegeszug in Österreich angetreten. Erst dann ist er also richtig beliebt geworden. Ja, und später folgte natürlich Europa und der Rest der Welt. Ach ja, und seit 1972 ist der Blaufränkische auch in den Stand der Qualitätsweine gehoben worden. Und wie auch der Zweigelt, ist beim Blaufränkischen extrem viel möglich. Ein weiterer typisch österreichischer Roter und auch nicht so selten verwendeter war der Blauburger. Und auch der geht wieder mal auf Dr. Zweigelt zurück. Und zwar ist der eine Kreuzung aus blauem Portugieser und Blaufränkischen. Und der ist aber primär im Weinviertel anzutreffen, also nicht so im Burgenland. Der glänzt vor allem durch eine besonders tiefrote Farbe. Und darum wird der gern zum Verschnitt genommen. Und zwar, um schwächere Rotweine mehr oder weniger kräftiger erscheinen zu lassen. Und das hat auch noch ein weiterer Vorteil ist, dass der Blauburger in Sachen Geschmack eher dezent ist. Sprich, wenn ich den verschneide mit einem, ich sage jetzt nur ein Beispiel, im Blaufränkischen, würde der Blauburger nicht so stark durchstechen. Er ist eine übrigens sehr genügsame Rebsorte, die sich auch relativ einfach züchten lässt und die auch besonders resistent ist. Ja, dann hätten wir noch den St. Laurent. Auch der ist eine sehr, sehr alte Sorte. Wo er genau herkommt, kann man heutzutage nicht mehr sagen. Man weiß nur, dass der vom Stiftkloster Neuburg in Österreich verbreitet wurde. Und die Herkunft des Namens hat jetzt nichts mit einem Ort, der St. Laurent heißt, zu tun, sondern hängt mit dem 10. August zusammen, dem sogenannten Lorenzi-Tag. So, nur wie sogar dieser spezielle Tag. Das hat einen Grund, und zwar an dem Tag beginnen sich die Trauben umzufärben. Das heißt, von, ich sage hausnummer grün, kriegen dann die typische rot-blaue Umfärbung. Er fühlt sich in Österreich vor allem im Gebiet Thermenregion und dem Nordburgenland besonders wohl, ist eigentlich eine sehr schwierige Rebsorte, hat nur niedrige Erträge und ist auch noch ziemlich frostempfindlich. Um den wirklich gut zu kultivieren zu können, ist eine spezielle Hanglage vonnöten. Da müsste es hauptsächlich Südhang sein. Darum ist eben diese Sorte gerade in der Thermenregion so beliebt, weil dort sehr, sehr viele Südhänge sind. Er galt übrigens lange Zeit als ein sehr unbeliebter Wein, sowohl beim Konsument als auch beim Winzer. Mittlerweile hat sich das aber zum Glück geändert. Man erreicht beim St. Laurent wirklich Spitzenweine mit sehr hoher Qualität, die zwar einen hohen Aufwand von Seiten des Winzers fordern, aber danach hält man wirklich einen tollen Wein. Und eigentlich in einem guten Weinfachgeschäft oder jeder gute Winzer, der halt in den Regionen wohnt, hat mindestens einen Laurent im Angebot. Ein wirklich kleiner wäre der Rösler. Das ist eine eher junge Sorte, und zwar kommt die auch aus den 1970er Jahren. Gezüchtet wurde die von einer gewissen Frau Dr. Meyer an der bereits genannten LFZ-Kloster Neuburg. Die basiert auf der einen Seite auf dem Zweigelt und dann auf einer ganz speziellen Kloster Neuburger Sorte. Die ist aber so speziell und wird halt hauptsächlich an besagter Schule gezüchtet, dass die keinen eigenen Namen hat. Die hat nur eine Nummer drin und ja, das bringt uns jetzt auch nicht viel, wenn ich die nenne, weil kann man ja sowieso nicht kaufen. Er wird auf einer eher kleinen Fläche kultiviert. So circa 160 Hektar wurden mit ihm bepflanzt. Der wird übrigens sehr gerne für Verschnitt genommen, da er eine extrem kräftige Farbgebung hat. So wie auch beim bereits genannten Blauburger haben wir hier wieder eine sehr, sehr kräftige Farbgebung. Und darum wird er auch gerne für den Verschnitt dann, wie gesagt, schon genommen. Und ein Riesenvorteil ist, er ist eine extrem widerstandsfähige Sorte. Also mit dem kann man wirklich viel machen, der hält einiges aus. Ja, und last but not least, eine ganz, ganz junge Sorte, der Rattei, oder Rattei, so in etwa halt, der wird auf nur 9 Hektar kultiviert. Also ihr seht, das ist wirklich ganz, ganz, ganz klein, stammt aus den 2000er Jahren. Und das ist auch wieder eine Kreuzung aus einer speziellen Klosterneuburger Gattung und dem Blauburger. Geschmacklich wäre er eigentlich extrem vollmundig und auch wäre auch noch sehr resistent und ist auch noch sehr farbintensiv, aber wird komischerweise nicht groß kultiviert. Könnte aber auch damit zusammenhängen, dass es ein noch junger Wein ist, also eine junge Rebsorte. und der halt noch nicht so den Anklang bei den Winzern gefunden hat. Und auch der wird eben wegen Geschmack und der Farbgebung gerne zum Verschnitt verwendet. So, jetzt haben wir wirklich wieder einen ordentlichen Theorieblock hinter uns. Und vor allem finde ich einen sehr interessanten, weil die Recherche zu dem Rotwein immer wieder finde ich total interessant. Da habe ich auch selbst viel Neues wieder erfahren. Ich würde sagen, kommen wir zum Rezept. Diesmal gibt es wieder ein bisschen was Spezielleres, nicht ein verhackertes wie beim letzten Mal. Diesmal kochen wir mal mit Wein. Und zwar möchte ich euch vorstellen, ein Rezept für Rotweinnudeln mit Specksoße. Und da benötigen wir für so circa 4 Portionen 350 Gramm Bandnudeln, 200 Gramm Speck, 130 Gramm Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 250 Milliliter Rinderfond, 250 Milliliter Zweigelt. Wer jetzt keinen Zweigelt hat, der kann gerne auch einen anderen Roten nehmen. Achtet nur bitte darauf, dass wirklich ein guter Rotwein ist, denn ich habe da so eine Faustregel, ich glaube, die habe ich schon mal erwähnt. Wenn mir der Wein so schlecht zum Trinken wäre, warum sollte ich ihn dann in mein Essen geben? Sprich, Wein, den ich auch gern trinke, den nehme ich auch zum Kochen. Ja, und dann benötigen wir noch ein Lorbeerblatt, Einbrenn oder auch Mehlschwitze genannt, Salz und Pfeffer. Zubereitung ist eigentlich ganz, ganz einfach. Zunächst müssen wir mal den Speck schön klein würfeln und anschließend lassen wir den langsam in einer Pfanne aus. Bei nicht zu hoher Temperatur lieber ein bisschen weniger nehmen und dann schön langsam auslassen. In der Zwischenzeit nehmen wir die Zwiebeln, schälen die und schneiden die ganz kleinwürfelig, wie man auch schon sagt, wiegen sie ganz, ganz fein. Wenn der Speck dann das Fett ausgelassen hat, geben wir die Zwiebeln hinein und rösten das Ganze mit. Wenn die dann ganz leicht Farbe angenommen haben, löschen wir das mit dem Fond und dem Rotwein ab und lassen es mal kräftig aufkochen. Danach kommt das Lorbeerblatt hinzu und die Knoblauchzehen. Die könnt ihr entweder ganz kleinwürfelig schneiden oder ihr könnt sie auch pressen. Ich persönlich bin eher der Fan vom Kleinschneiden, weil die meiner Ansicht danach viel bekömmlicher sind. Ja, und das Ganze lasse ich dann bei mittlerer Hitze zu circa auf die Hälfte reduzieren. Ja, in der Zwischenzeit, während das reduziert, kann ich meine Nudeln al dente kochen und danach nehme ich die Soße nochmal her und binde die mit der Einbrenn. Hier möchte ich euch nicht sagen, wie viel Einbrenn ihr nehmen sollt oder könnt. Das überlasse ich euch selbst, wie stark ihr das Ganze binden möchtet. Ja, wenn wir das dann gebunden haben, nochmal kurz aufkochen lassen und dann einfach die Nudeln unterheben, ganz kurz ziehen lassen und dann kann ich es auch schon servieren. So, bevor ich zum Ende komme, noch ganz kurz etwas Hausmeisterei, sprich etwas Administratives. Ich habe bereits vor 2 Wochen angekündigt, dass es sein kann, dass der Gabelbissen ein bisschen Pause machen wird. Unerwartet oder erwartet, in dem Fall jetzt erwartet, weil ich kündige es euch ja an hiermit. Und zwar wird der Gabelbissen für die nächsten 2 Wochen in Pause gehen, werde ich mir eine kleine Auszeit gönnen. Grund dafür oder was für eine Art von Pause kann ich euch gerne nennen, es ist eine Babypause. Danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Wie es weitergeht, der Gabelbissen wird, das kann ich euch versprechen, garantiert weitergehen. In den 2 Wochen werde ich schauen, wie ich das Ganze mit der Recherche, der Aufnahme etc. vereinen kann. Und dann geht es natürlich klassisch wieder weiter mit dem Gabelbissen. Und einen kleinen Teaser für diese Folge, das wäre dann die Folge 84, hätte ich ja jetzt schon für euch. Und zwar wird es da dann um Alpenküche gehen. Und da habe ich mir ein wirklich spannendes Rezept klassischer Kärntner Alpenküche rausgesucht. Solltet ihr übrigens noch Fragen haben zur aktuellen Folge, zum Rezept oder zu den Rotweinen, dann könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ich werde versuchen, die Fragen so gut wie möglich und so rasch wie möglich zu beantworten. Ach, und ganz kurz noch, wer nicht genug bekommen kann, dem Thomas, dem würde ich gerne noch ein bisschen mehr zuhören, der geht mal auf sprechkreuzl.at, das ist mein 2. Podcast, der ist ein kulinarischer Podcast, das ist mehr so in die Richtung Personal Podcast gehend. Ja, ich kann euch sagen, hört mal rein. Da wird es auch in der nächsten Zeit sicher Folgen geben, weil der ist von der Aufnahme her anders etc. Alles ein bisschen anders aufgezogen. Da kann ich auch ein bisschen was weiter produzieren.